Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon ein bisschen angefangen. Jetzt geht es auch hier im Fernsehen los. Wir haben eine offene Talk-Radio-Nacht, eine offene Telefon-Talkshow. Und meine obligatorische Frage lautet dann ja immer, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Ruft mich ganz einfach an, gebührenfrei unter 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Udo ist jetzt am Telefon und Udo ist 45 Jahre alt. Ja, schönen guten Abend, Domian. Schönen guten Morgen. Hi. Ja, oder guten Morgen. Ja. Mein Thema ist Bluter und vorgeburtliche Diagnostik, also ein bisschen auf das Thema von gestern Abend. Bin ich schuld, dass jemand behindert ist oder so ähnlich? Bluter? Bist du Bluter? Ich selber bin Bluter, ja. Mhm. Das ist interessant. Ich hatte bei den sehr, sehr, sehr vielen Gesprächen hier in dieser Sendung noch nie mit einem Bluter zu tun. Beschreib doch mal diese Krankheit. Oder, ja, das ist eine Krankheit, ne? Ja, es ist eine Erbkrankheit. Eine Erbkrankheit, die, ja. Die von der Mutter auf die Söhne weitergegeben wird. Mhm. Und die besteht darin, dass man also bei Stoßen oder kleinen Verletzungen eben sehr lange Nachblutungen hat oder Gelenkblutungen, wie das jeder vom Fußball kennt, wenn ihm jemand in die Haxen tritt, dass er dann also einen riesen Bluterguss bekommt. Mhm. Und das ist bei den Blutern so, dass es also bei denen vorkommen kann, dass sie abends ins Bett gehen und morgens aufwachen und ein dickes Gelenk, Kniegelenk oder Fußgelenk haben. Und das ist natürlich fürchterlich schmerzhaft. Vielleicht sind sie das auch. Wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein, dass man dann über Nacht anfängt, in den Gelenken zu bluten? Ganz einfach, man macht eine ungeschickte Bewegung, die man gar nicht merkt. Das heißt, uns allen passiert das ständig. Ja, wenn man einen Albtraum hat, dass man träumt zum Beispiel, man fällt irgendwo runter. Es entstehen so kleine Risse in den kleinen Gefäßen, ja, in Haargefäßen entstehen kleine Risse, die bluten dann ein bisschen. Und bei Gesunden verkrustet das wahrscheinlich sofort wieder. Sofort, ja. Das ein Gesunder würde das gar nicht merken, das würde noch nicht mal einen blauen Fleck geben. Der würde also dann aufstehen und überhaupt nichts merken. Und beim Bluter oder Hämophilen ist es so, dass der also direkt das weiterblutet, größere Gefäße werden in Mitleidenschaft gezogen. Und dann kommt es eben zu so einem riesen Bluterguss. Wie eben, wenn man umknickt oder eine Treppe runterstürzt. Mhm. So. Heißt denn Bluter, so ist das ja hinlänglich irgendwie so bekannt oder das ist nicht richtig erklärt. Heißt denn Bluter, dass wenn man dann einmal anfängt, wenn es einmal anfängt zu bluten, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr zum Stillen kommt, zum Stillen geht? Das ist so die landläufige Meinung, genau. Nee, das ist nicht der Fall. Also zum Beispiel, wenn man sich rasiert und man schneidet sich, dann ist das auch beim Normalen so nach einer Minute oder weniger weg. Und je nachdem, wie schwer man also nun diese Bluterkrankheit hat, da dauert das also, was weiß ich, fünf Minuten bis eine Viertelstunde und dann hört es dann auch auf. Gibt es dann auch Bluter, wo es nie aufhört, wenn man sich schneidet zum Beispiel? Ja, das kommt auf die Größe der Verletzung an, das ist klar. Also bei einer kleinen Wunde wie beim Rasieren, wenn man also kein Rasiermesser nimmt und sich also, was weiß ich, eine Schlagader verletzt, dann hört das irgendwann auf zu bluten. Klar, also daran verblutet man nicht. Also das ist also nicht das Problem. Das Problem sind wirklich diese Gelenkblutergüsse, die einen dann auch, wenn man keine Behandlungsmöglichkeit hat, also dann zu schweren Körperbehinderungen führen können. Solche Folgeerscheinungen treten dann auf? Bei älteren Blutern ist das allgemein der Fall, bei jüngeren nicht. Wie wird das denn behandelt? Ja, das ist eine andere Sache. Und zwar wird das behandelt aus menschlichem Blut. Da wird also Plasma gewonnen und aus diesem Plasma wird der Gerinnungsstoff rausgezogen. Mhm. Und das wird dann den Kranken dann gegeben, sodass sie also eine normale Gerinnung dann haben. Aber man muss dann doch permanent behandelt werden, ne? Man behandelt sich permanent selber oder wird behandelt. Also man kann das auch dieses Medikament mit nach Hause nehmen und bei Bedarf mit Absprache des Arztes gibt man sich dann dieses Gerinnungsmittel. Wie machst du das? Bei Bedarf oder nimmst du es generell? Ich nehme es bei Bedarf. Mhm. Wie viele, kannst du das überhaupt noch zusammen zählen? Wie viele Blutergüsse hast du schon gehabt? Nee, das kann ich nicht zählen. Das habe ich auch noch nicht gezählt. Man kann so sagen, generell im Monat 1 bis 3 Mal, das ist also ganz unterschiedlich. Und wo treten die hauptsächlich auf? Hauptsächlich in den Gelenken, also in den Beinen und in den Armgelenken. Beinen und Armgelenken, ja. Wie haben deine Eltern das eigentlich bei dir zum ersten Mal mitbekommen, dass du Bluter bist? Ich bin relativ alt, ich bin 45 Jahre und das war also damals so, dass also im ersten Monat wohl nichts war und dann haben die festgestellt, dass ich also so ziemlich große blaue Flecken hatte. Mhm. Und dann ist man also in die nächste Uni reingegangen und das war in Münster, in Westfalen. Die wussten damals, 1954, auch nicht recht, was man da diagnostizieren kann und so. Mhm. Und dann sind sie also nach Marburg gegangen. Dort gibt es die Behring-Werke, die sind ja sehr bekannt. Mhm. Und die die haben damals wohl schon dementsprechende Forschung gemacht und die konnten dann also feststellen, dass also da ein gewisser Gerinnungsfaktor im Blut bei mir fehlt. Ja. Und haben deine Eltern dann nicht tierische Angst gehabt, dich spielen zu lassen, dich vielleicht Fußball spielen zu lassen, rausgehen zu lassen? Denn Kinder verletzen sich ja immer wieder irgendwie ein bisschen. Ja, sicher. Ich meine, das ist, also sicherlich bin ich überbehütet worden von meiner Mutter, das ist ganz klar. Das ist, glaube ich, das Problem von jedem Kind, was eine Behinderung hat, dass die Mutter da permanent ein Auge drauf hat. Das ist ein Problem, wo jeder im Einzelnen dann mit seiner Behinderung und mit seiner Mutter dann fertig werden muss. Mütter sind ja sowieso eigene Geschöpfe, die immer auf die Kinder so achten. Das ist ganz klar. Du würdest das für dich dann schon auch als Behinderung sehen und einordnen? Das ist eine Behinderung, ja, ganz klar. Das kann man so sagen. Das ist aber an sich nicht der Grund, weswegen ich anrufe. Das ist aber ganz interessant am Rande. Lass mich noch fragen, weil mich das sehr interessiert. Wie, du hast jetzt von deinem Alltag gesprochen, also mit dem Problem, dass es Blutergüsse in den Gelenken bisweilen nachts gibt. Achtest du denn so in deinem ganz normalen Alltag, also Stichwort Rasieren, hast du gerade auch genannt, besonders darauf, dass du dich nicht verletzt, wo wir, die wir diese Krankheit, die Behinderung nicht haben, vielleicht ein bisschen legerer mit umgehen? Ja, das ist sicherlich so in Fleisch und Blut vorgegangen, dass man das gar nicht mehr so auffällt. Sicherlich achtet man darauf. Besonders dadurch, dass ich also gehbehindert bin, bin ich also in meiner Bewegungsfreiheit sowieso eingeschränkt und achte darauf, weil es ja auch mit viel Schmerzen verbunden ist, wenn man so ein Hämatom oder einen Bluterguss bekommt. Bist du deshalb gehbehindert? Ist das eine Folge? Wegen dieser Krankheit, ja, wegen dieser Bluterkrankheit bin ich gehbehindert. Mhm. Das ist also so, dass es andauernd in diese Gelenke hineingeblutet hat und dass natürlich die Gelenke auf Dauer das nicht so gut haben können, wenn sie immer gedehnt werden und wenn das Blut gerinnt und dieses Gerinnsel an Gelenkknorpel reibt, das ist also auf Dauer sicherlich nicht gut für das Gelenk und dann deformiert sich das Gelenk. Ja. Da wirken also enorme Kräfte. Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet. Hast du Kinder? Ich habe zwei Kinder, ja. Ist das nicht vererblich? Es wird also, wie ich vorhin schon sagte, von der Mutter auf den Sohn weitergegeben und der Sohn, früher war es ja nicht so, da wurden die Bluter gar nicht erst geschlechtsreif, die sind vorher gestorben, wie man es ja ans Zar Peterchen so, der ist ja wohl der bekannteste Bluter gesehen hat, aber jetzt inzwischen ist die Medizin so weit, dass also die Leute also ganz normal alt werden. Mhm. Und dann gibt der Mann, der Bluter ist, die Krankheit an die Töchter weiter, die haben also dann diese Erbanlage, die Söhne sind ganz gesund. Also du hast das jetzt an deine Töchter weitergegeben? Ich habe das an meine Tochter weitergegeben. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Genau, warst du da nicht, das wusstest du vorher ja auch, ne? Das wusste ich vorher, ja. Also das da nicht wir beide vorher, meine Frau und ich. Und als wir das erste Kind dann unterwegs waren, war natürlich die Angst auch groß, dass wir jetzt nur ein Junge oder Mädchen. Es war ein Junge und ja, waren glücklich und zufrieden. Dann kam die zweite Schwangerschaft und... Nun ist die Tochter auch Bluterin. Nein, die hat die Erbanlage, die ist an sich ganz gesund. Ach so. Und gibt also diese Erbanlage dann weiter. Jetzt verstehe ich, ja. Sie ist also, später, wenn sie also, Entschuldigung, wenn sie also heiratet und Kinder haben möchte, dann steht sie vor dem Problem, wie sieht's aus? Will ich nur Jungen haben? Oder eine will ich nur Mädchen haben, die eventuell diese Erbanlage weitergeben zu 50%. Also sehr kompliziert. Das heißt, also man muss sich da schon sehr, das ist eine sehr verantwortungsvolle Überlegung, ob man überhaupt Kinder in die Welt setzt. Ja, richtig. Ob man diese Erbanlage weitergibt. Es gibt ja heute diese vorgeburtliche Diagnostik. Die gab es aber damals noch nicht. Zu Zeiten meiner Eltern, als meine Mutter schwanger war mit mir, da gab es die noch nicht. Also die gibt es ja erst. Hattest du denn oder habt ihr denn überhaupt erwogen, wegen dieser Erbkrankheit, deiner Erbkrankheit, ganz auf Kinder zu verzichten? Ja, hatten wir. Mhm. Die beiden Schwangerschaften waren auch nicht so ganz geplant. Und aber nun, es ist so halt gekommen und wir haben es dann auch hingenommen, haben aber trotzdem beim zweiten Kind gesagt, an sich reicht ein behindertes Kind und warum sollen wir diese Verantwortung weitergeben? Und dann gibt es ja auch noch den Druck, Bluter verursachen. Das muss ich dich nochmal fragen. Ja. Wieso sagst du ein behindertes Kind? Du hast doch gerade gesagt, dass sie nur die Erbanlage in sich trägt. Ja, ist sie deshalb behindert? So haben wir damals gedacht, ja. Also inzwischen denke ich ein wenig anders, aber es ist so, dass also heute durch diese Möglichkeit der vorgeburtlichen Diagnostik wir uns gezwungen sahen, das auch zu betreiben und uns in der Verantwortung der Gesellschaft gesehen haben, können wir der Gesellschaft zumuten, diese Erbanlage, die wir dann in Anführungsstrichen schon als Behinderung gesehen haben, weiterzugeben. Verstehe, ja. Und das war also wirklich ein Druck, den wir damals hatten. Mhm. Wir haben also dann das machen lassen, haben also mitgeteilt bekommen, dass es also ein Mädchen wird, mhm. haben dann lange Gespräche geführt und sind dann doch zu dem Entschluss gekommen, dass die Medizin immer weitere mhm. Fortschritte macht. Verstehe, ja. Und dass wir also, das, jetzt, wie du auch sagst, es ist ja keine Behinderung. Eben, genau, ja, ja. Das Mädchen ist ja ganz jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Udo. Hast du eine ganz normale Lebenserwartung mit dieser Erbkrankheit oder liegt die niedriger als der Durchschnitt? Die ist ganz normal. Die ist ganz normal, die ist ganz normal. Mhm. Wenn man absieht von Leuten, von Blutern, die also mit HIV infiziert sind, mhm. was aber ein ganz anderes Thema ist, mhm. ist die ganz normal, ja. Ich danke sehr für deinen Anruf. Mhm. Das war sehr aufschlussreich. Mhm. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Ja, eine Frage hätte ich aber an dich. Und zwar, Domian, was hältst du denn von diesem Gesamtthema vorgeburtliche Diagnostik? Welche, siehst du das positiv oder überhaupt, sag mal ganz kurz, was du davon hältst? Ich finde das sehr richtig und sehr gut. Und ich würde das in Anspruch nehmen, wenn ich in eine solche Situation mal käme. Mhm. Gut, das war meine Frage. Das war's schon, okay. Alles klar, ne? Tschüss, Udo. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Philipp dran und Philipp ist 22 Jahre alt. Ja, hallo. Morgen. Morgen, Domian. Wie na? Geht's? Ganz okay, und dir? Ich bin etwas nervös, aber alles ganz das werden wir jetzt schon schaukeln, das Kind. Ja. Philipp, was ist das Thema? Mal. Ja, ich habe ziemlich große Probleme im Moment. Mein Thema ist eigentlich ich und mein 16-jähriger Freund. Mhm. In Kroatien wohnt der und das ist das erste Mal, also dass ich eine Beziehung mit einem Jungen auch habe. Und wir haben uns Ende letzten Jahres übers Internet kennengelernt, weil mhm. ich auch viel im Internet bin und chatte. Und ja, zu Ostern diesen Jahres war ich zum ersten Mal da und es war sozusagen dann auch wirklich Liebe auf den ersten Blick, also mhm. beiderseits. Und mhm. diesen Sommer haben wir jetzt 2 Monate zusammen verbracht. Ich war da einen Monat mhm. und er war einen Monat hier. Und mhm. als er dann wegfahren musste, waren wir so verzweifelt, dass wir das einfach meinen Eltern dann auch erzählen wollten. Und habt ihr es? Ja, haben wir gemacht. Mhm. Und meine Eltern haben sehr positiv drauf reagiert, fast schon zu gut. Also die wussten noch nichts von deiner neuen Leidenschaft? Nee, die haben noch nichts von gewusst. Ja. Die haben wohl, meine Mutter, die hat das wohl so ein bisschen so Vorahnung mhm. gehabt, hat sie zugegeben. Können denn Eltern zu positiv reagieren? Ja, es ist einfach so, wir waren verzweifelt und wir wussten nicht mehr, was wir machen sollten. Und wir dachten, es wird ein bisschen leichter, wenn wir es unseren Eltern erzählen. Mhm. Und wir haben es meinen Eltern jetzt erzählt und sie behandeln mich einfach so wie meine Schwester und ihren Freund, ganz normal. Ja, das ist okay. Du sagst ja, sie haben zu positiv. Ja gut, aber wenn man jetzt sieht, ich bin jetzt letzte Woche dann nach Kroatien mhm. gefahren, das war eine Woche, nachdem er abgefahren ist. Und wir wollten es dann eben auch seinen Eltern erzählen und die Reaktion seiner Mutter war so negativ, dass ich dann, ja, dass ich halt jetzt denke, warum können seine Eltern nicht ein bisschen toleranter sein und meine mhm. Eltern vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Und wie haben die denn reagiert? Die ja, sein Vater war nicht da, nur seine Mutter. Und sie war erst überrascht, dass ich wieder da bin und hat mhm. sich gefreut, hat mich sehr herzlich empfangen. Und dann haben wir es ihr halt, er es eben erzählt. Mhm. Und dann ist sie total ausgerastet. Also sie hat ihn dann in ihr Zimmer gerufen und mhm. er durfte dann nur noch bei ihr schlafen. Und 2 Tage später hat sie mich auf den Bus gesetzt nach München. Mhm. Und war es vielleicht auch ein bisschen ungeschickt, ihr das gleich dann da zu sagen? Ich meine, der Junge ist 16 Jahre alt ja. und er kommt auch noch aus einem anderen, ja, nicht direkt einem anderen Kulturkreis, aber ja, eigentlich schon, kann man schon so sagen. Und da sind die Traditionen ja nun leider Gottes noch verwurzelter, als sie bei uns sind. Ja, wir haben uns viel da vorher mit beschäftigt, schon vor dem Sommer. Bist du denn sein erster Freund? Ja. Mhm. Und wir haben viel im Internet drüber gelesen, wie man das dann seinen Eltern am besten erzählen kann mhm. und wie man so ein bisschen vorfühlen kann. Und er hat auch so Fragen in die Richtung gestellt über ihre Einstellung zu bisexuellen oder mhm. oder schwulen Männern und Jungs. Und das nur gut, nur ist es passiert. Dann hat die Mama, die Schwiegermama, sich in den Bus gesetzt. Ja, und dann... Wie ist denn der Kontakt seither zu deinem Freund? Seitdem? Ja, der Bus ist losgefahren und sozusagen an der nächsten Ecke habe ich den Bus wieder angehalten und bin ausgestiegen. Mhm. Und habe 2 turbulente Tage dann noch verbracht. Erst bei einer Freundin, die war nicht zu Hause, dann zur nächsten Freundin. Und die Mutter hatte vorher schon gesagt, dass absolut kein Kontakt mehr erlaubt mhm. ist. Und es ist auch so, in Kroatien ist es so eine Beziehung, weil er eben noch nicht volljährig ist, ist auch so, sogar strafbar. Mhm. Und ich habe mhm. unheimlichen Schiss gehabt. Hast du ihn denn dann nochmal gesehen? Ich habe ihn dann nochmal gesehen, mhm. letzte Woche Freitag, mhm. glücklicherweise. Und ja. Ja, wo stehen wir da? Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Du lebst in München oder wo? Nee, ich wohne in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen, also noch weiter weg? In Bayern von Nordrhein-Westfalen, wenn man das so sagen kann, in der Nähe von Münster. Und er ist in Kroatien, er ist 16 Jahre alt, die Eltern sind ausgetickt, wahrscheinlich weiß es der Vater inzwischen auch. Nee, der Vater weiß es nicht, weil der Vater hat Krebs. Ach so. Und die Mutter hat gesagt, wenn ich es dem Vater erzähle, dann können wir den in 6 Monaten begraben. Ja. Oh Gott, was für ein Druck auf dem Jungen ist. Ja. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich weiß es auch nicht mehr und deswegen ich bin total verzweifelt. Nun denkst du, ich habe da eine Idee, ne? Ich habe da keine Idee, sage ich dir gleich schon. Ja, 16 Jahre in Kroatien, ja. Der ist nicht mal volljährig. Ja. Und so eine Beziehung ist hier einfach kein Problem und wir verstehen uns super. Ich meine, jeder, der, wenn man sagt 16 Jahre, denkt auf den ersten Blick, naja, ist er nicht ein bisschen jung oder so? Aber jetzt erklär mir doch mal bitte, warum ihr das den Leuten erzählt habt, also der Mutter erzählt habt, das verstehe ich nicht. Ja, weil wir einfach die nächsten Jahre, auf jeden Fall war uns klar, ich mit meinem Studium und er mit seiner Schule, können wir nicht zusammen sein, nur in den Ferien. Und wir haben gedacht, wir machen uns dadurch vielleicht ein bisschen leichter. Und die Anzeichen der Eltern waren eben auch so, dass wir gedacht haben, wir können es denen erzählen. Das glaube ich nicht, dass die Anzeichen der Eltern in der kroatischen Familie sehr darauf hindeuteten. Ist eine weltoffene Familie? Ja. Und dann reagiert sie jetzt doch so, die Frau? Ja, das war eben die große Überraschung für uns. Weil sie eben, ja, ist es sehr gut. Also ich halte das für einen Fehler, dass ihr das gemacht habt. Ihr hättet ja erstmal auf gute Freunde machen können und dann hättet ihr in Ruhe eure Liebe genießen können, heimlich da unten. Nun ist es aber geschehen, ne? Ja, wir haben gedacht, das wäre der beste Weg gewesen. Und es gab auch wirklich nichts, was uns daran hätte zweifeln lassen. Also bei meinen Eltern war ich mir ziemlich sicher. Ja, aber im Prinzip könnt ihr jetzt erstmal nur wieder Internetkommunikation machen. Ja, das ist ja verboten. Also wenn wir irgendwie kontaktieren, und das haben wir ja auch schon gemacht und telefoniert, dann ist das also absolut risikovoll. Ne? Was denkt er sich denn? Du hast ja da mit ihm nochmal reden können. Was denkt er sich denn, was er machen möchte? Er hat mir gesagt, das letzte Mal, als wir zusammen waren, auch mit seiner Mutter, er kennt die Leute, er kennt seine Eltern nicht mehr und er weiß eben auch nicht, was er machen soll, weil er eben da sehr gebunden ist und er kann ja da auch nicht einfach so weggehen. Ne? Also es ist natürlich ein schweres Herzeleid, was du da zu tragen hast, aber ich bin im Moment vollkommen ratlos. Ja. Vollkommen ratlos. Also ich meine, er kann ja auch nicht abhauen aus Kroatien und jetzt nach Deutschland kommen. Also ich habe schon mal versucht, Rat zu holen bei so einer Infoline und die meinten ja, wenn das gar nicht mehr aushält, musst du halt versuchen, ihn hier hinzuholen und wenn die Eltern dann ihn versuchen zurückzuholen, das kann sehr schwierig werden. Das kann dann vielleicht 2 Jahre dauern, bis er volljährig ist. Philipp, nun ist es ja gerade auch noch ganz frisch, ne, die Sache. Lass doch mal ein kleines bisschen Zeit vergehen. Lass doch mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Vielleicht sieht die Welt in 4, 8 Wochen anders aus. Ein bisschen anders aus. Warte doch erstmal ab, vielleicht gibt es doch für ihn eine Chance, sich mit dir in Verbindung zu setzen. Wenn es eine weltoffene Familie ist. Vielleicht tut sich da ja auch noch was. Und man darf ja auch nicht unterschätzen, wenn der Vater schwer krebskrank ist, dass die Mutter natürlich im Moment sehr belastet ist. Und jetzt kam diese für sie Hiobsbotschaft auch noch dazu. Vielleicht regelt die Zeit doch einiges. Ich glaube, dass du im Moment überhaupt gar nichts machen kannst. Dass du einfach das Klügste ist, dass du erstmal wartest und wenn es auch noch so weh tut. Ja, das Einzige, was ich ja machen kann, ist ihn unterstützen und dass er seine Mutter weiter klar macht. Aber du kommst ja nicht an ihn ran. Nee. Und wenn ich dahin gehe, dann muss ich damit rechnen, wenn die Mutter mich sieht, dass ich sofort festgenommen werde. Nein, im Moment würde ich an der Stelle überhaupt gar nichts machen, abwarten, in der Hoffnung, dass da was kommt von ihm. Und dann mal in 4, 6 Wochen nochmal neu überlegen, neu beraten. Wir können ja vielleicht auch nochmal miteinander telefonieren. Ja, was mich besonders zu schaffen macht, und das war auch eben, wenn ich mit Freunden von ihm gesprochen habe, nachdem die Mutter mich weggeschaffen war, dass, ja, ich meine, wir haben ja nichts Böses getan oder so, ne? Und das können sich, also heterosexuelle Leute wahrscheinlich auch sehr vorstellen, wie das ist, wenn man so behandelt wird von einer Mutter, die einen vorher sehr geliebt hat. Und dann erzählt man das eben, weil man offen sein möchte. Und dann behandelt die einen wie, das gibt's überhaupt wie ein Stück Dreck. Genau. Rufst du mich in 4 Wochen nochmal an? Okay, machst du? Versuche ich mal durchzukommen. Versuch mal die Zeit zu ertragen bis dahin. Alles Gute. Okay, alles klar. Mein Lieber, Philipp, tschüss. Mach's gut, ciao. Jetzt machen wir Pause. 1.34 Uhr und 13 Sekunden. Ein kleines Päuschen. 1.35 Uhr und 35 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das wird der Fernseher mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht könnt ihr euch wieder bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Gebührenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 und gebührenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Und bevor wir weitermachen, möchte ich euch drei Sätze aus einem sehr netten Brief vorlesen, den ich heute bekommen habe. Von einer sehr netten Dame aus Berlin. Und diese nette Dame heißt Ragin oder so ähnlich Kohn. Und sie schreibt, betrifft Rimming. Die Stammzuschauer und Stammzuhörer werden sich, glaube ich, mit Freude erinnern an unsere Freitagssendung. Da haben wir gefragt, ich habe gefragt, was ist Rimming? Und ihr habt es dann ja auch rausbekommen. Rimming heißt, falls ihr nun heute das erste Mal dabei seid oder am Freitag nicht dabei wart, Rimming ist ein Fachbegriff für das liebevolle Verwöhnen des Po's. Sagen wir es mal ganz vornehm. Und sie schreibt, die Ragin, sie schreibt, betrifft Rimming. Hallo Domian, ich bin Mitte 60 und betreibe aktiv und passiv Rimming, seit ich 17 bin. Und tue es heute noch sehr gerne. Es ist das Schönste bei Mann oder bei Frau. So sind die alten Damen in Berlin. Das gefällt mir sehr gut. Schöne Grüße an dieser Stelle nach Berlin. Und natürlich auch an die Ragin. So, Hedi. Hedi ist dran. Hedi ist 48 Jahre alt. Grüße dich. Ja, hallo. Guten Morgen. Ja, schönen Morgen. Domian. Ich bin auch eine alte Dame. Na, mit 48. Ja. Dann bin ich auch bald ein alter Herr, wenn du so anfängst. Ja, mach nichts. Aber ich hätte gern gewusst, was ist die chinesische Schlittenfahrt? Ja. Machen wir jetzt so Rätsel weiter? Also von Rimming zur chinesischen Schlittenfahrt. Genau. Chinesische Schlittenfahrt ist bestimmt was Schweinisches, ne? Genau. Ja. Also ich habe das noch nie gehört. Chinesische Schlittenfahrt. Ja. Gib mir mal so eine ganz kleine Hilfestellung. Ich weiß es ja nicht. Ach, du weißt es auch nicht. Ich habe meinen Chef gefragt, meine Juniorchefs, Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, die Gäste aus dem Bistro Europa, alles habe ich gefragt. Kein Mensch weiß, was die chinesische Schlittenfahrt ist. Wie bist du denn überhaupt auf diesen Begriff gekommen? Ja, keine Ahnung, irgendwie hier auf der Arbeit. Hier, bestimmt durch meinen schwulen Arbeitskollegen, hier durch den Adi hier. Das ist also wirklich eine echte Sau, aber das weiß er auch nicht. Ah, das weiß er auch nicht, aber irgendwie ist der Begriff da bei euch gefallen. Und ja. Was machst du vom Beruf, wo arbeitest du? Wir machen Karnevalsorden. Karnevalsorden? Ja. Wie lustig. Lustig? Ja, nein, das ist doch lustig. Also, man kann, also ihr habt nicht so viel zu lachen, aber es ist euer Job. Ja, wir haben viel zu lachen. Chinesische Schlittenfahrt. Ja. Ja, dann rufen wir jetzt ganz einfach mal dazu auf, ne? Also unsere Zuschauer kriegen das bestimmt raus, vielleicht auch noch bis zum Ende der Sendung. Das wäre super. Chinesische Schlittenfahrt. Okay, Hedi, du bleibst am Fernseher oder vom Radio? Sicher. Ne? Am Radio, wir sind am Arbeiten, wir sitzen alle hier. Ach so, ihr seid jetzt im Moment am Arbeiten. Ja, Nachtschicht für Karnevalsorden. Ja. Was für eine Art von Orden stellt ihr denn da her? Ich kenne mich da gar nicht so aus. Ganz normale Karnevalsorden. Und die werden ja jetzt wieder gebraucht demnächst, ne? Ja, die massig. Session beginnt ja. Ja. Und da wart ihr richtige Nachtschichten. Ja, ja, genau. Werden die denn das ganze Jahr über hergestellt? Ja, ganze Jahr. Das ganze Jahr, aber jetzt besonders... Jetzt ist Hauptsaison, also jetzt ist volle Pulle. Volle Pulle. Und wie lange müsst ihr noch arbeiten? Ja, also... Wie lange geht die Schicht, meine ich? Normal, immer, wenn deine Sendung zu Ende ist, machen wir meistens auch Schluss. Aber dann hängen wir schon mal ein, zwei Stündchen dran, kommt drauf an. Aber mindestens bis zwei. Mindestens bis zwei. Ja. Werden Orden, Karnevalsorden bei euch hergestellt. Ja. Und wir werden hoffentlich bis 2 Uhr herausbekommen, was eine chinesische Schlittenfahrt ist. Ja, das wäre toll. Ne? Okay, Hedi, mach's gut. Jo, danke. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt will ich euch noch etwas erzählen. Wenn ihr euch vielleicht unterhalten wollt mit Bettina Bötting, mit Christine Westermann, mit Herrn Müller-Garves von der WDR-Talkshow oder mit Jürgen Domian oder mit Fritz Pleitgen, hier unserem Boss vom WDR, dann solltet ihr nächste Woche Dienstag euch auf die Socken machen nach Ratingen. Dort gibt es nämlich eine Sendung, Tatort WDR heißt die, und die wird aufgezeichnet im Quatrium, heißt das, Quatrium im Worldwide Business Center. In der Kaiserswerther Straße 115 in Ratingen. Ich bin sicher, alle Ratinger wissen genau, wo das ist. Am 28. September, also nächste Woche Dienstag um 20 Uhr. Und das Thema heißt Talk im WDR. Und wir Talker stehen euch dann Rede und Antwort. 28. September, eine WDR-Aufzeichnung im Quadrium in der Kaiserswerther Straße 115 in Ratingen. Jetzt bin ich verbunden mit Andy oder Andy und er ist 25 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen. Weißt du, was das ist? Chinesische Schlittenfahrt? Nee, mein Thema ist eigentlich eher, ich wollte gestern schon anrufen zum Thema durch eigene Schuld behindert. Ja. Heißt eigentlich, ja, recht, also ich sag mal, ich sehe mich jetzt selbst nicht als behindert an. Das war die Sache, ich hatte über so, ja, ich sag mal Mitte April, ja, bis Anfang Mai hatte ich halt ziemlich starke Kopfschmerzen, bin zwischenzeitlich dann beim Arzt gewesen. Mhm. Der hat mir also geraten, oder hat vermutet, dass es also sowas wie ein Schlaganfall sein könnte oder so Richtung Schlaganfall geht, es waren also so ein paar Vorboten schon für ihn erkennbar und ja, hat mir eine Überweisung gegeben für den Neurologen, die habe ich also brav ins Handschuhfach gelegt, habe mich nicht weiter darum gekümmert, ich denke, das kann nicht sein, ich bin 25, Schlaganfall ist nicht drin und ja, habe halt weitergearbeitet, hatte zu der Zeit auch Stress mit meiner Freundin ein bisschen und ja, es war mir eigentlich, ja, wie soll ich sagen? Hast du es ignoriert? Ich habe es ignoriert und habe einfach halt weitergearbeitet, pflichtbewusst, wie man halt ist. Ja. Ne? Was arbeitest du? Ich bin Reha-Techniker. Reha-Techniker, ja. Übrigens auch aus Gummersbach. Aus Gummersbach? Reha-Techniker in Gummersbach. Reha-Techniker in Gummersbach. Aha. Das engt jetzt schon ziemlich ein. Ja, ja gut, jedenfalls aus diesem Schlaganfall, der also auf der linken Hirnhälfte war, hat sich also nachher eine Sehnervenentzündung entwickelt. Also es war wirklich ein Schlaganfall? Das war also so ein... Das ist ja, dann diagnostiziert worden? Es ist... Du bist dann doch irgendwann zum Arzt gegangen? Ja, ich war also zwischendurch beim Arzt. Er hat mir gesagt, es könnte also sowas sein, gehen Sie zum Neurologen, damit der es wirklich einengen kann und sagen kann, okay, das ist es oder das ist es nicht. Aber das habe ich halt nicht gemacht, habe weitergearbeitet und nach 14 Tagen verließ mich also, sagen wir mal, das Sehen auf der linken Seite. Ne? Also ich stand im Stau mit dem LKW und ja... Und dann bist du zum Arzt gegangen, doch. Dann bin ich dann natürlich, das war Freitag, bin ich also Freitagnachmittags noch zum Notdienst geflitzt. Der sagt, es also, könnte eine Sehnervenentzündung jetzt sein. Montag dann zum regulär zu meinem Augenarzt, der hat es dann diagnostiziert und dann ins Krankenhaus. Ja, dadurch, dass ich es also so lange verschleppt habe, jetzt wie gesagt sind nur noch 7% da, auf dem linken Auge. Definitiv und für immer? Definitiv und für immer, ja. Weil halt, also wir halten mal fest, es war ein leichter Schlaganfall, den du hattest vor einigen Monaten, den du nicht ernst genommen hast, du hast es verschleppt, dich untersuchen zu lassen. Ja. Und daraus, weil du es nicht hast behandeln lassen rechtzeitig, bist du jetzt sehbehindert auf dem einen Auge. Auf dem linken Auge. Aber heftig dann sogar, ne? Wenn du nur 7% Sehkraft hast. Ja. Wie ist denn die Behandlung dann eingeleitet worden, nachdem es nun diagnostiziert wurde? Ja, dann war ich also in Gummersbach im Krankenhaus, das erste Mal, 14 Tage. Da bin ich dann also eigentlich auch nicht auf den Schlaganfall behandelt worden, sondern eigentlich mehr auf diese Sehnervenentzündung mit einem Cortisonstoß. Kann man denn überhaupt nach so vielen Monaten noch auf Schlaganfall behandelt werden? Geht das? Nee, deswegen haben die das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Jetzt muss ich dabei sagen, das Ganze ist so an mir vorbeigegangen eigentlich. Ich habe das alles gar nicht recht wahrgenommen und weil die Freundin hatte mich verlassen. Und das war also genau in dieser Zeit auch. Was sagen denn die Ärzte jetzt? Kann denn noch irgendeine schlimme Folgeerscheinung eintreten? Oder war es das jetzt mit der Augenbehinderung, mit der Sehbehinderung? Mit der Sehbehinderung, das war es eigentlich schon. Ja, wenn man jetzt weiter behandelt, wenn man weiter behandelt. Und zwar kriege ich jetzt also leichtes Cortison jetzt noch in Tablettenform. Und ja, damit, ja, kann man es eigentlich, sagen wir mal, gedämmt halten. Also im weitesten Sinne des Wortes oder des Themas hättest du schon gestern in unsere Sendung gepasst, ne? Durch eigene Schuld behindert. Wenn du dich früher in ärztliche Obhut begeben hättest, wärst vielleicht, ärgerst du dich jetzt, machst du dir jetzt Vorwürfe? Ja, ja, mache ich mir eigentlich schon definitiv. Ich habe eigentlich immer, ja, ich weiß, so der Pflichtbewusste hat immer gesagt, naja gut, weiterarbeiten, weitermachen und so. Man ist aber nicht pflichtbewusst für den eigenen Körper, ne? Ja, nee, eigentlich nicht. Hat das jetzt Folgen für deine Arbeit beispielsweise auch, dass du auf dem einen Auge kaum mehr sehen kannst? Ja, ja, doch, definitiv. Und zwar war ich als Kundendiensttechniker, wie gesagt, im Reha-Bereich und ja, heißt also 8 Stunden mit dem Auto unterwegs. Und ja, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen können. Ja, aber darfst du überhaupt nur Auto fahren? Autofahren darf ich noch. Das darfst du. Autofahren darf ich noch, ja. Also den Job hast du auch noch, den verlierst du jetzt deshalb nicht. Nee, den verliere ich jetzt deshalb nicht. Musst du jetzt auch prophylaktisch irgendwelche Dinge tun, um einen, wir wollen das beileibe nicht hoffen, aber einen eventuellen zweiten Schlaganfall zu verhindern? Ja, nun gut, man sollte sich jetzt natürlich dementsprechend, ja, ist mir schon geraten worden, mich halt, also Ernährung umstellen, heißt weniger fettes Essen und natürlich weniger rauchen oder am besten natürlich gar nicht mehr rauchen, aber für einen starken Raucher, wie ich immer war, das wäre schwierig. Jetzt habe ich das ein bisschen eingeschränkt, das heißt eigentlich schon extrem eingeschränkt. Und naja, solche Dinge halt. Du hast vorhin mehrfach erwähnt, dass einer der Gründe war, dass du mit deiner Freundin Stress hattest in der Zeit. Ja. Hat das vielleicht auch dazu geführt, dass du ihr indirekt auch Schuld gibst, dass du das so verschlammt hast alles? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber das ist ein super langes Ding mit ihr. Wir waren also ja vorher schon zweimal auseinander und ja, es war halt, ich wollte sie jetzt auf keinen Fall verlieren. Finanziell ging es uns jetzt auch nicht so gut, dass ich jetzt hätte krank machen können und so weiter. Seid ihr denn jetzt wieder oder immer noch zusammen? Nein, wir sind auseinander. Ihr seid auseinander. Ich bin also am 11. Mai ins Krankenhaus gekommen und einen Tag vorher hat sie mich also dann doch definitiv. Weißt du jetzt von der ganzen Dramatik, die da passiert ist? Auch von deiner Welt? Das weiß ich. Ja. Sie weiß schon davon und hat sich aber bisher eigentlich noch nie richtig bei mir erkundigt. Oder nach mir erkundigt, sagen wir mal so. Das ist auch bitter, ne? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Nur, naja, was soll man halt machen, sag ich mal. Ne, sie hat sich bisher nicht richtig erkundigt, nur wenn man sich halt mal so zufällig gesehen hat. Das ist so ein Anstandsfragen halt, ne? Wie geht's denn und was ist es? Hast du für dich den Eindruck, dass du dich schon jetzt allmählich damit arrangierst, was nun passiert ist? Oder denkst du doch sehr, sehr viel daran und überwiegt der Ärger und die Wut auf dich selbst auch? Würde ich schon sagen. Das Letzte. Ich würde schon sagen, ich ärgere mich eigentlich am meisten, weil es war immer mein großer Traum, ich wollte den LKW-Führerschein machen. Das ist mir jetzt nicht mehr möglich. Das ist mir jetzt nicht mehr möglich. Ich darf also jetzt noch Auto fahren, aber LKW halt nicht mehr. Nun muss man natürlich immer auch bei solchen Sachen, die jetzt passiert sind, das Positive sehen. Ne? Und das Positive ist, dass du hättest noch viel, viel schlimmer behindert sein können. Ne? Ja. Insofern wollen wir froh sein, dass es so ist und du kannst ja doch eigentlich relativ normal weiterleben. Ja, genau. Kann ich eigentlich schon. Und sieh das als Warnschuss an, als Warnsignal, wenn du wieder irgendwas hast, dass du wirklich sofort zum Arzt gehst und dich auch um dich kümmerst, ne? Ja. Und nicht nur um deine Verpflichtungen. Kann man eigentlich auch so als Botschaft an die übrige Menschheit. Also man sollte wirklich vorsichtig sein und also auch mit Kopfschmerzen, wenn er so länger anhaltende Kopfschmerzen, man sollte schon zum Arzt gehen, auf jeden Fall. Unbedingt. Grüße nach Gummersbach. Ja, vielen Dank. Und dir alles Gute. Okay, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann, tschüss. So, jetzt haben wir Ingo. Ingo ist 23. 23. 23? Ja. Hab ich doch gesagt, Mensch. Ach so, ich hab 21 verstanden. Chinesische Schlittenfahrt. Ja, genau. Ich hab das vorhin gesehen. Ehrlich, weißt du's? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also, ich. Ja, ich weiß es ja auch nicht. Mich hat mal ein Kollege darauf angesprochen, ob ich denn mitmachen würde bei sowas, bei einer chinesischen Schlittenfahrt. Aha. Da habe ich dann erstmal gefragt, was ist das denn? Hört sich ja lustig an. Ne? Also der Begriff war dir schon geläufig, ne? Ja, und dann hat er mir das so versucht zu erklären. Er hat ja gesagt, also das machen hauptsächlich Schwule, wie die alte, wie die ältere Dame vorhin schon gesagt hat. Ich will aber sagen, von wem die Alte? Tut mir leid, schöne Grüße. Die Hedi, das ist keine Alte, das ist eine nette junge Frau. Also, ja, genau. So meinte ich das. Ja. Also schöne Grüße nach, wo war die, Berlin? Das weiß ich gar nicht. Sie hat auf jeden Fall Karnevalsorden. Die Dame. Ja. Genau. Ja, also was denn? Um nochmal auf die chinesische Schlittenfahrt zu kommen. Also da stellen sich die homosexuellen Leute dahin und bilden eine Kette. So, und je mehr Leute, umso besser. Und die befriedigen dann anal von hinten, ne? Und bilden dabei eine Kette und machen das auch gleichmäßig, hat der gesagt. Moment. Wer stellt sich, eine Reihe von Jungs stellen sich hin, bilden eine Kette und dann eine andere Kette befriedigt die Anal, oder? Nein. Du musst dir so vorstellen, einer hinter dem anderen, ne? Ach so. Bilden eine Kette und befriedigen sich dann Anal. Hedi, da kannst du nicht mitmachen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Sieht so aus, ne? Hör mal, also, Ingo. Ingo. Ich lese ja gerade auf meinem Bildschirm falsch. Die Lösung gleich kommt noch von meinem Team. Das ist also falsch. Auf die richtige Lösung bin ich auch gespannt. Ja, also das ist falsch. Das ist vielleicht deine wilde Fantasie, aber das ist auf jeden Fall nicht die chinesische Schlittenfahrt. Das hat nichts mit meiner Fantasie zu tun. Nein, ich wollte ja auch nicht so nachdenken. Kollege hat den mir gesagt. Okay, alles Gute. Tschüss, Ingo. Danke für deinen Anruf. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ja. Jetzt kommt der Dirk und Dirk ist 31 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen, ja. Ich habe die richtige Lösung für die Schlittenfahrt. Wirklich? Jetzt bin ich gespannt. Also mein Team ist jetzt sehr streng und passt auf, ob das stimmt. Ja. Na? Und zwar habe ich das aus einem Simmel-Roman mal gelesen, diese Schlittenfahrt, und habe ich mal informiert. Und zwar geht es also für Mann und Frau. Und zwar legt sich da der Mann auf den Rücken und winkelt die Beine an, sodass ein Dreieck entsteht. So die Frau. Und hält den Penis so in Richtung der Frau, die sich dann halt auf die Beine setzt, also auf die Knie oben rauf. Und dann wieder Schlitten vom Back immer runter, rutscht schon wieder hoch. Aha. Sie schiebt sich sozusagen, also sie rutscht mit ihrem Hintern an den Beinen runter. Und der Mann muss den Penis halt so halten, dass er eindringen kann, wenn die Frau runterrutscht. Frage meine Regie, stimmt das? Nicht ganz, höre ich. Na du, ja. Nicht ganz. Aber es scheint der Sache schon ein bisschen näher zu kommen. Hedi kann sich wieder Hoffnung machen. Also ja, die Frauen scheinen da auch stattzufinden bei dieser Praktik. Okay, Dirk, also du hast uns, glaube ich, schon ein bisschen näher gebracht, aber noch nicht ganz nahe. Na gut. Dankeschön. Alles klar, bitte. Tschüss. Tschüss. Ach, was macht es doch Spaß, immer solche Sachen zu erraten. Das müssen wir öfter machen. Thomas, 28. Auch, hallo. Auch dazu? Nee, dazu gehöre ich nicht. Also keine chinesische Schlittenfahrt? Nee, ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, ich ja auch nicht. Naja. Was unterhalten wir uns? Über das was? Stimmt ja nicht, deine Regie kannst du ja sagen, dann müsstest du ja. Tun die aber nicht. Nee? Nein, ich sitze ja hier immer ganz unbescholten. Und hast einen Sennheiser-Kopfhörer an. Genau. Naja. Und sehe immer nur einen Namen und das Alte. Okay. Also, Thomas. Ja, mein Problem, ne? Ja. Ja, mein Problem ist... Dein Problem ist erstmal, dass du den Fernseher nicht leise gedreht hast. Und das merkst du? Ja, das höre ich. Für alles. Okay, dann mach ich den ein bisschen leiser. Okay. Und du solltest mal die Socken wegräumen, die da unten links in der Ecke liegen. Die Socken? Das gefällt mir auch nicht, wenn ich mit dir telefoniere. Die Socken unten links? Ja, die links da unter dem Fernseher liegen. Nee. Okay, weiter. Also ja. Scherzkeks. Und was ist das Thema? Also mein Problem ist, ich muss morgen zur Prüfung. Was für eine Prüfung? Führerscheinprüfung. Ah. Ja, weil mein Führerschein wurde entnommen, ist schon 4 Jahre her. Mhm. Ich habe heute die schriftliche Prüfung gemacht. Darf ich fragen, warum er entnommen wurde? Der Führerschein, ja, leichtsinniger, ja, einfach Driss gebaut. Ja, was denn für ein Driss? Bitte? Was denn für ein Driss? Zu schnell gefahren, über Rot gefahren, uneingetragene Sachen am Fahrzeug. Unfall gebaut? Nee, Unfall nicht. Ah. Kein Unfall. Gott sei Dank. Kein Unfall gebaut, aber halt, ja. Aber 4 Jahre, das muss schon heftig gewesen sein, wenn man dir den 4 Jahre entzogen hat. Ja, das ist richtig. 4 Jahre ein Zugführerschein, ein Zug, gerade für mich. Ich kann ohne Auto halt nicht. Ist eine heftige Strafe, ne? Ist eine Riesenstrafe. Ja. Ich meine, was das auch kostet. Ich habe wirklich sehr viel Geld dafür bezahlt, ne? Jetzt, aber das ist mir jetzt eine Lehre draus geworden. Ich hoffe das. So wirken Strafen, ne? Ja. Also mit dem Führerscheinentzug ist gar nicht so schlecht. Also morgen die Prüfung. Morgen ist die Prüfung, ja, und ich bin da, wie gesagt, aufgeregt schon. Aber ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich ein recht guter Autofahrer bist. Vielleicht ein zu guter sogar. Ja, also... Aber du hast die Theorie nicht gelernt, vielleicht liegt es daran. Bitte? Vielleicht hast du die Theorie nicht gelernt. Musst du die auch machen? Ne, die habe ich heute schon gemacht. Die hast du heute gemacht? Die habe ich heute gemacht. Und morgen ist die praktische Prüfung? Morgen ist die praktische. Ja, da hast du da wirklich Sorge? Ja, ich mache mir irgendwie mehr ums Fahren Sorgen, weil ich bin ja in der Zeit bin ich ja oft schwarz gefahren und bin deswegen erwischt worden. Deswegen hat mich das ganze Spaß ja auch 42.000 Mark gekostet. Ah, das kam auch noch hinzu. Ja, und ich bin schwarz gefahren und irgendwie muss ich mich ja jetzt morgen so verhalten, dass der Fahrprüfer eigentlich nicht merkt, dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit gefahren bin. Ja gut, aber das wird ja nicht schwer fallen, ganz normal Auto zu fahren. Ja, das heißt wieder Außenspiegel, Innenspiegel, Seitenblinker setzen. Das sind solche Sachen, die du gar nicht machst im Prinzip. Ne? Ich glaube, also du hast einen bestimmten Führerschein, oder? Ja, klar. Ja, wenn du jetzt fährst, machst du immer den Seitenblick und guckst du also auf der Autobahn mache ich es, natürlich. Ja, natürlich. Aber machst du in der Stadt jedes Mal den Seitenblick und Blinker und hin und fährst? Ja, klar, mache ich, ehrlich. Also das würde ich jetzt auch sagen, wenn ich... Nein, mache. ich würde jetzt auch sagen, nee, manchmal mache ich es auch nicht. Ich mache es wirklich, ehrlich. Ehrlich? Ja, und ich bilde mir ein, kein behäbiger Autofahrer zu sein, aber das mache ich, klar, auf jeden Fall. Ja, ich muss das irgendwie auch jetzt irgendwie die nächste Zeit auf jeden Fall einhalten. Du bist ein Raudi, ein Verkehrsraudi. Nee, Raudi, na ja. So klingt das jetzt. Ja, aber man wird ja älter. Ja, ich das hoffe, war ja vor 4 Jahren. Ich hoffe, dass du da auch ein bisschen einsichtiger jetzt geworden bist. Doch, wir wollen da nicht so leger drüber reden. Ne? Du gefährdest ja immer dein Leben und das Leben anderer auch, wenn du zu... Richtig. Ja? Das habe ich ja mittlerweile eingesehen. Ja, jetzt hoffe ich, dass du Ach, ich weiß gar nicht. Vielleicht sollte ich hoffen, dass, dass du gar nicht den Führerschein, dass du den gar nicht wiederkriegst. Oh, aber ich habe doch gesagt, ich bin einsichtig geworden. Also wenn du gut einsichtig geworden bist, dann soll es denn auch so sein. Aber es ich klang bereue mir ja auch das, was ich getan habe. Ja, ja. Mit der, hast du heute schon das Ergebnis gesagt bekommen, dass du die theoretische Prüfung bestanden hast? Ja, ja, das habe ich bestanden. Ja. Ich habe mit eine Frage falsch gehabt, also 2 Punkte nur. Was machst du denn vom Beruf? Bist du aufs Auto eigentlich auch angewiesen? Oh, das ist das Problem. Ich bin auf das Auto sehr dringend angewiesen, weil ich halt also produziere, Musikproduzent und DJ am Wochenende. Mhm. Ja, dann bist du wirklich angewiesen. Das ist das Problem und ich werde halt sehr oft gebucht, muss mal hier, mal da und deswegen habe ich auch mit einem Freund zusammen, ja, der macht halt Licht und ich mache Musik. Bist du damals auch mit unter Alkoholeinfluss gefahren? Nee, ich habe noch nie mein Leben Alkohol getrunken. Mhm. Kein Gag und nie geraucht und nie Drogen genommen. Kein Ecstasy am Steuer oder sowas? Nein, ich schwöre. Ja. Also, dann mach deine Ich wollte dich ganz kurz was fragen. Ja. Und zwar, hättest du vielleicht Bock irgendwie, musst nicht mit irgendeinem bestimmten, eine Platte aufzunehmen? Würdest du sowas machen? Also, rein theoretisch grundsätzlich ja. Ja? Ja. Das heißt, du willst jetzt mit mir eine Platte aufnehmen? Ich würde das wirklich gerne dann machen. Sollten wir vielleicht mal unter 4 Augen drüber reden? Wie kann man das machen? Indem wir dich nochmal anrufen, meine Redaktion. Okay. Versprochen? Ja, versprochen. Alles klar. Du versprichst mir, dass du ordentlich Auto fährst. Auf jeden Fall. Dich an die Regeln hältst. Alles klar. Und dann wünsche ich dir auch Glück und drück die Daumen für morgen. Okay. Tschüss. Danke, Domi. Tschüss. Ciao. So, jetzt haben wir noch, ich hoffe, dass sie es weiß, Brigitta daran. Und Brigitta ist 53 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Brigitta. Weißt du das? Okay, die chinesische Schlittenfahrt, kurz und bündig. Ja. Bei Simmel in Hurra, wir leben noch. Und dann habe ich sie nachgemacht. Also Simmel stimmt schon mal, ne? Ja, Simmel stimmt. Hurra, wir leben noch heißt das Buch. Ja. Und die Position ist, die Frau liegt auf dem Rücken und die Beine bewegen sich ganz weit nach oben, hinten. Und das ist eigentlich schon der Kick an der ganzen Sache. Der Mann kann ein Bein runterdrücken, wenn er das möchte. Er macht die Stellung. Bin ich so laut im Fernseher jetzt? Ich könnte sein, ja. Ja, ja? Kann sein. Ja, und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. So berühmt ist das Ding gar nicht mehr. Das ist schon uralt. Also ich kriege hier von meinem Redakteur, Brigitta, von dem Wolfgang Spielkowski, die genaue Auflösung. Und hier steht chinesische Schlittenfahrt. Der Mann sitzt in der Hocke und der Po... Lass mich vorlesen. Der Mann sitzt in der Hocke und der Po der Frau liegt auf seinen Oberschenkeln. So soll der G-Punkt besser erreicht werden. Ja, und die Füße der Frau, die sind an der Wand hinten. Ja, vielleicht sind die auch in der Wand. Also, ist das eine hat diese ist dieser Begriff kreiert worden von Herrn Simmel, wissen wir gar nicht, ne? Nee. Also da ist mal einer in ein belgisches Puff gegangen und der hatte eine Chinesin ausgesucht. Ja. Und seitdem heißt das Ding eben chinesische Schlittenfahrt. Und du selbst hast auch gute Erfahrungen mit dieser Praktik gemacht. Ach ja, aber es ist ziemlich anstrengend. Ja, der Mann sitzt in der Hocke und der Po der Frau liegt auf seinen Oberschenkeln. Ja, das muss man wenn sich der Mann also nicht zu faul ist, in die Hocke zu gehen, ja, dann funktioniert das. Also es ist schon ein bisschen Akrobatik dabei, ne? Wenn ich mir das gerade mal so genau dass vorstelle. Wenn ich mal zu dir durchkomme, hätte ich mir nie träumen lassen. Ich hätte mir das auch nie träumen lassen, dass du mal mit mir redest. Ehrlich gesagt. Ich rede jede Nacht mit dir, nur gegen meinen Fernseher brülle ich dann. Das ist schön. Brigitta, ich danke dir für deinen Anruf. Du hast noch eine Verehrerin, Franziska, 82 Jahre alt, in Ginzling im Zillertal, ganz hinten. Du wirst es nicht glauben, das ist meine Mama. Franziska im Zillertal? Ja. Im schönen Zillertal. Da war ich auch schon zweimal. Da lebt meine ganze Family. Das ist ja lustig. Und die Franziska guckt heute Nacht auch zu, meinst du? Schöne, liebe Grüße ins Zillertal. Vor allen Dingen hin zu Franziska. Ja. 82 Jahre alt. Ja. Wie schön. Echt ein Hammer. Die guckt da die Sendung. Das ist wirklich ein Hammer. Ich bin mit meiner Mama. Ja. Ich gucke immer Jungs nach. Ich sage, oh wow, cool. So, ihr Lieben, jetzt muss ich Schluss machen. Die ja, Sendung ist echt Brigitta. Ist knapp. Alles Gute. Hier. Tschüss, Brigitta. Okay, ciao. Alles zu dir, ne? Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik. Leo Scholten. Und morgen haben wir wieder eine Themennacht. Und da heißt das Thema Mein härtester Kampf. Mein härtester Kampf morgen. Hier Thema bei Domian, 1 Uhr Radio 2 und ich hoffe, wir erfahren Sie. Ich weiß nicht, ob wir morgens pünktlich sind, aber ich gehe mal. Ich bin